nicht verschwieg. Hey, Gang, I've got some grass! Hey! Oh my God, I ain't got no papers! Oh! We're gonna get some papers! Hey! Oh, but the store's closed! Oh! But I got a pipe! Hey! But we ain't got no matches! Oh! Studentenbewegte Aktivisten um notorische Rädelsführer wie Abby Hoffman und Jerry Rubin riefen 1968 die Young International Party ins Leben, deren bevorzugter Liedermacher David Peel werden sollte. Die Yippies verachteten den immer mehr in esoterisch-unpolitische New-Age-Gefilde in schwebenden Hippie-Mainstream und kreierten völlig neue Formen demokratischer Meinungsäußerung und außerparlamentarischer Auseinandersetzung. Happening statt Plakatdemo, Straßenmusik statt Podiumsdiskussion, Go in, Be in, Sit in, Teach in, Sleep in oder auch Smoke in nannten sie ihre schlagzeilenträchtigen Formen des Land- und Hausfriedensbruchs. Man bereicherte das bürgerliche Gesetzbuch um einige originelle Delikte. Plötzlich und unerwartet erschien man auf öffentlichen Plätzen, in Hörsälen oder bei Gerichtsverhandlungen, um dann exzessiv und nach allen Regeln der Kunst Verwirrung zu stiften. Eine Methode, die auch bei der linken Spaßguerilla hierzulande bald Schule machen sollte. 1968 kürte die Yippie-Partei ein fettes Schwein mit Namen Pegasus der Unsterbliche zu ihrem Präsidentschaftskandidaten. Und im gleichen Jahr besetzte Peel mit mehr als 3000 penetrant frohgelaunten Blumenkindern kurzerhand die Grand Central Station. Let's go back to the class and start doing our alphabet all over. That's the old way. David Peels Hauptarbeitsplatz aber war der Gammler-Treffpunkt Washington Square im Bohemviertel Greenwich Village, wo er jeden Sonntag so eine Art offenes Singen veranstaltete. Über Haschisch, freie Liebe und Wehrdienstverweigerung. Und eben dort begeisterte er 1971 dann einen weltberühmten neuen Nachbarn, einen Briten, der gerade dabei war, mit Hilfe seiner japanischen Gemahlin vom Pop-Olymp herab und aus dem goldenen Käfig herauszusteigen, auf der Suche nach der echten, der unverfälschten, noch nicht vom Kommerz korrumpierten Rockmusik. Und Yoko stehen an der Ecke. Da kommt ein Kerl mit einer Gitarre und singt: Nimm Marihuana, wenn du was kriegen kannst. Sein Name? David Peel. Und wir wissen sofort, der ist richtig. Er singt: Der Papst, der kifft. Und dann kommt die Polizei. John Lennon höchstpersönlich hatte an David Peel, im wahrsten Sinne des Wortes, einen Narren gefressen. Wir gingen runter zum Washington Square. Und da war er. Brüllte sein Why do you have to pay to see stars und all diese Sachen. Ich stand ganz hinten in der Menge und fühlte mich verlegen, dachte, der muss über mich reden, der muss bemerkt haben, dass ich hier bin. Aber er hatte mich gar nicht bemerkt. No. Here come the cops, all dressed in blue. He's after me, he's after you. He's got a gun, he's got a knife. You better run for your life. You spell C, you spell O, you spell P. He's got to go. Wir hatten uns mit David zu einem Treffen verabredet. Doch es wurde eher ein Happening daraus. Wir sangen mit ihm auf der Straße. Wir wurden von der Polizei vertrieben. Es war absolut wunderbar. Why do you have to pay to see stars? Hatte Peel gerufen. Lennon war in sich gegangen und unterstützte fortan die von seinem Freund gegründete Rock Liberation Front. Eine anarchische Vereinigung mit dem Ziel, die Rockmusik aus den Klauen des Mammon zu befreien. Unangemeldet klopfte man in den Büros dickbäuchig halsabschneiderischer Musikmanager an, um diese dann wüst als Ausbeuter und Kulturschänder zu beschimpfen. Oder man versuchte, meist coram publico, die Besserverdienenden unter den Musikern an ihre im Business verloren gegangene sozialrevolutionäre Vorbildfunktion zu erinnern. Peel selbst hat übrigens nie Eintritt zu seinen Konzerten verlangt. Auch nicht auf dem Höhepunkt seiner Popularität. Und vielleicht wäre das ja bei seinen eher limitierten musikalischen Fähigkeiten auch ein wenig dreist gewesen. Nichtsdestotrotz. Er war ein so großartiger Kerl. Ich und Yoko, wir liebten seine Musik und seine Haltung, die ganze Philosophie. Die Leute sagen immer wieder, oh, Peel, der kann doch gar nicht richtig singen oder der beherrscht sein Instrument gar nicht. Na und? Er schreibt aber wunderbare Songs, so einfach seine Akkorde auch sein mögen. Picasso hat 40 Jahre lang hart an sich arbeiten müssen, um so einfach zu werden. Er ist ein Naturtalent mit Sinn für tolle Melodien. Würde man das Abgedrehte und Grelle und die politischen Inhalte weglassen und Songs wie I'm a Runaway einfach nur mit ein paar schönen Melodien untermalen, hätte man einen Pop-Hit. Wenn er nur gewollt hätte, hätte er jederzeit einen Top-40-Hit aus dem Ärmel schütteln können. Eine Zeit lang liefen John und David beinahe wie Zwillinge durch Manhattan. Mit schwarzen Lederjacken, langem Zottelhaar und runden Brillen. Und es heißt, in den Akten des FBI zeige ein vermeintliches Lennon-Foto in Wirklichkeit David Peel. Beide gerieten ins Visier der amerikanischen Staatsschützer, vor allem als Anti-Vietnam-Aktivisten. A mother, where is my father? Where is my brother? There I was. David Peel war eindeutig der krawalligste unter den schrägen Vögeln aus dem Untergrund. Und das erregte 1972 sogar die Aufmerksamkeit eines Kamerateams des deutschen Fernsehens. In einem Frontbericht über die US-Subkultur filmte man ihn singend im Bett in seiner Kifferhöhle. Die Freak-Dichte wuchs seit den späten 60er Jahren bedrohlich und die Erwachsenenwelt, das Establishment, bekam es nun neben studentischen Seminarmarxisten immer häufiger mit allerlei bestimmt auch irgendwie gefährlichen Spinnern zu tun. Solchen wie David Peel, die aus heißeren Kehlen predigten Love, Shit and Peace. Make me President of the United States, my fellow Americans. And I promise you a pie in every chicken. Präsident H.C. Hoover hatte den Amerikanern einst im Wahlkampf ein Hühnchen in jeden Kochtopf, a chicken in every pot versprochen. Peel variierte den Slogan gemäß seines Grundsatzprogramms und versprach Pot in every chicken. Auch die erklärten Ziele Peelscher Wirtschaftspolitik zentrierten sich im Wesentlichen, nun ja, gewissermaßen um naheliegende Beschaffungsfragen. Mehr Entwicklungshilfe für die mexikanischen Bauern und Abschaffung aller Einfuhrzölle zur Steigerung des Marihuana-Imports. Zur Yippie-Strategie gehörte es auch, beunruhigende Gerüchte zu streuen. Seine erste reguläre Band, die hieß Yellow Banana. Sein Nachname Peel bedeutet auf Deutsch Schale. Und während eines Be-Ins verkündete er, Bananenschale rauchen macht high. Geglaubt hat man ihm aufs Wort. Und manch einer schwört heute noch darauf. Hätte es gestimmt, dann hätten die Drogenfahnder, zumindest außerhalb der DDR, tatsächlich ein ganz großes Problem gehabt. Es entbehrte aber jeder pharmakologischen Grundlage. Was aber einen gewissen Donovan nicht daran hinderte, dem vermeintlich neuen Stoff ein wunderschönes Lied zu widmen. Electrical banana, it's gonna be a sudden grace. Electrical banana, it's bound to be the very next phase. They call it mellow yellow, quite right. Als Peel von John Lennon schließlich gebeten wurde, in den ehrwürdigen Apple Studios der Beatles eine Platte aufzunehmen, da hieß der amtierende Papst Paul VI. Und die A-Seite der Single? The Pope smokes dope. The dope smokes Pope. The Pope smokes dope. The Pope smokes dope. God gave him the grass. The Pope smokes dope. He likes to smoke in mass. The Pope smokes dope. He's a goofy head. The Pope smokes dope. The Pope smokes dope. Oh yeah. Es wurde sein größter Erfolg. Auch bei den strafverfolgenden Behörden in aller Welt. In jüngster Zeit fand dieser Song übrigens eine neue Verwendung, auf für Peel vermutlich eher abseitigem Terrain, auf dem Fußballplatz nämlich. The Pope Smokes Dope ist zur Stadionhymne geworden und erklingt hoch oben in Schottland immer dann, wenn die protestantischen Glasgow Rangers im Derby gegen die Katholen des verhassten Stadtrivalen Celtic antreten. Doch zurück in die Lower East Side von New York. Ein paar Straßenzüge weiter nördlich, da stand damals schon seit vielen Jahren ein anderer Gehsteigmusikant. Ein seltsames Wesen aus einer anderen Epoche und auch musikalisch unterwegs in einem gänzlich anderen Universum. Louis Thomas Hardin, genannt Moondog. Geboren 1916 in Marysville, Kansas, gestorben 1999 in Münster, Westfalen. Ein Nachfahre des von Bob Dylan besungenen texanischen Revolverhelden John Wesley Hardin. Ja, Dylan hat aber dem Namen ein G angehängt. Mein Urahn ist nicht hingegangen und hat die Leute aus purer Lust am Schießen getötet. Ich glaube, in allen Fällen hat es sich um Notwehr gehandelt. Ich hatte auch mal einen großen 45er Revolver, als ich 11 Jahre alt war. Als ich zum ersten Mal damit geschossen habe, gab es einen so starken Rückstoß, dass er mir aus der Hand gefallen ist. Das war also gerade noch einmal glimpflich ausgegangen. 5 Jahre später allerdings, da hatte Louis dann weniger Glück. Er hantierte mit einem Hammer und einer Dynamitkapsel, die er an den Bahngleisen gefunden hatte. Bei der Explosion verlor er sein Augenlicht. Als Sohn eines missionierenden protestantischen Wanderpredigers hatte er eine ganz besondere musikalische Früherziehung genossen. Auf dem Schoß eines Schwarzfuß-Indianerhäuptlings namens Yellow Calf übte er jene vertrackten indianischen Rhythmen, die später zum durchgängigen Grundbeat seiner eigenwilligen Stücke werden sollten. Er erlernte das Komponieren in Brei-Blindenschrift und sein zweiter musikalischer Hausgott wurde Johann Sebastian Bach, der Großmeister der kontrapunktischen Polyphonie. Ich schreibe in vielen Stilen, von Jazz über primitiv bis zu esoterisch und ultraklassisch und so weiter. Wenn man einen Diamanten zerschlägt, dann sieht man diese kleinen Facetten. Ein Diamant hat viele Gesichter. Das Gleiche gilt für meine Musik. Sie hat auch viele unterschiedliche Gesichter. Aber ich bin der einzige Komponist, der niemals die Gesetze des Kontrapunkts verletzt. ...1943 tauchte er gewandet in einer Mönchskutte und mit wallendem Rauschebart, einer dreieckigen Trommel und einem allerlei aus selbst gebastelten Instrumenten plötzlich mitten in New York auf. Er stellte sich an den Straßenrand, verschaffte sich Gehör und wurde schnell zu einer Institution. Vom Fleck weg wurde er von einer Kunstakademie als Modell engagiert, was ihm das erste Geld zum Überleben sicherte. Gelegentlich gab er den Banausen unter seinem Laufpublikum zum besseren Verständnis seiner Tonkunst auch schon einmal ein wenig Nachhilfe in Musiktheorie. In all, I write in 27 different tempos. In this next number, I demonstrate the quarterbeat tempos. 1-4, 2-4, 3-4, 4-4, 5-4, 6-4, 7-4, 8-4, 9-4, and who-4, and what-4, I don't know. Er war die dauerhafte Attraktion an der 6th Avenue zwischen der 52nd und 56th Street. Die Straßenecke wurde von den Leuten bereits Moondog Corner genannt, von wo aus er den Passanten Gedichte vortrug und sie mit seinen neuen Instrumenten begleitete, mit dem Uzu oder mit dem Samisen. Neben diesen beherrschte er aber auch das Klavierspiel. Er spielte Orgel, Klarinette, sämtliche Streich- und nahezu alle Holzblasinstrumente. Dabei war er so standorttreu, dass das feine Hilton Hotel in einer Annonce einmal als Adresse Opposite Moondog, gleich gegenüber von Moondog, angab. Das erste Loblied auf den Freak als solchen, in ihrer Sprache den Hipster, stimmten in den 50er Jahren die Beat-Poeten um Jack Kerouac an. Und schon sie stilisierten Moondog zum Ideal eines kompromisslos unabhängigen Künstlers. Stravinsky, Toscanini und Bernstein mochten seine Musik, die New Yorker Philharmoniker unterstützten ihn gelegentlich mit einer Handvoll Dollars, die Jazz-Avantgarde um Charlie Parker nickte anerkennend und spendete ihm beim Vorübergehen sicher auch ab und an den ein oder anderen Cent. Und ein Rockstar der jüngeren Generation, Janis Joplin schließlich, coverte eines seiner schwermütigen Madrigale über die Einsamkeit in den Schluchten der Großstadt. This is a real old tune. We used to do it a lot. Still really care for it. The guys got it off of a guy named Moondog in the streets of New York. There's this beautiful cat who writes poetry and is blind and looks like a Viking. Stands on the corner of 55th and 5th Avenue, something like that. 6th Avenue. And just stands there selling poetry and wearing horns on his head. And it's too much. And he wrote the song called All Is Loneliness. Was wir jetzt spielen werden, das ist ein richtig alter Song, den wir schon seit langem sehr schätzen. Die Jungs haben es von einem Typen, der sich Moondog nennt, in den Straßen von New York. Ein wunderbar schräger Vogel, der Gedichte schreibt. Er ist blind und er sieht aus wie ein Wikinger. Er steht an der Ecke 55th Street, 6th Avenue, mit Hörnern auf dem Kopf. Und er hat dieses Lied geschrieben mit dem Titel All is Loneliness. Und damit beschwören wir nun einmal die Vergangenheit herauf, Leute. All is loneliness here. Er war darüber allerdings nicht erfreut. Moondog konnte Rockmusik überhaupt nicht leiden. Erstens mag ich keine Elektronik und zweitens haben viele Leute in der Rockszene mit Drogen zu tun. Und ihr Spiel und ihr Gesang klingen auch danach. Das finde ich sehr abstoßend und dekadent. Das ist ein ungesunder Sound. Oh, shut up, David. Ich bin sehr gerne mit jungen Leuten zusammen. Solange sie nichts mit Drogen zu tun haben, mag ich junge Leute sehr. So sehr er sich auch dagegen wehrte, nun plötzlich selbst in das pittoreske Hippie-Panoptikum einsortiert zu werden, er passte optisch und akustisch einfach zu gut ins Bild. Außerdem gab es ja durchaus auch tiefergehende Gemeinsamkeiten. Seine vehemente Kapitalismuskritik ebenso wie sein rigoroser, bis zur Karikatur getriebener Individualismus. Es war immer Protest. Ich habe mich deshalb anders gekleidet, weil es mich ärgert, dass die Gesellschaft dir diktieren will, was du anziehst, was du denkst, was du isst, wie du dich verhältst. Alles ist reglementiert. Du musst dich anpassen, weil es jeder andere auch tut. Das ist Reglementierung. Und das hasse ich. Einmal allerdings hatte eine Zeitung dem selbst für New Yorker Verhältnisse seltsamen Zeitgenossen einen Artikel gewidmet unter der Überschrift »The Man with the Face of Christ«. Und daraufhin wechselte er, da er sich gerade ins Studium nordisch-germanischer Mythologie vertieft hatte, sein Outfit. Ihm missfiel der Jesus-Vergleich und konsequenterweise tauschte er die Mönchskutte gegen Wotansgewand und Wikingerhelm. Bloß der Rauschebart, der konnte bleiben. Ganz im Gegensatz zu einem hyperaktiv verhaltensauffälligen Aufwiegler wie David Peel pflegte Moondog stoisch am Straßenrand zu stehen und mit Speer und Kuhhorn bewaffnet den Stadtneurotikern bei ihrem hektischen Treiben zuzusehen. viel sympathischer und musikalisch wie weltanschaulich, wesentlich näher als die Liebeserklärung einer Janis Joplin, war ihm die Huldigung der Gruppe Pentangle, einer Kultband des britischen Folk- und Mystic-Rock. Sie stammten immerhin aus ehemaligem Wikinger-Terrain im nebligen Norden Europas und außerdem verzichteten sie auf allzu lärmige E-Gitarren. All you people who did see him, won't you tell me what I missed by never seeing the son of rhythm, 'cause that's what Moondog is. Ich bin in der Welt, aber nicht von ihr. Sein politisches Credo war auch für seine Yippie-Fans schwer zu deuten. Alle reden über die Menschenrechte. Aber was ist denn mit den Walrechten? Und den Rechten all der Schnecken und der Seelöwen? Und was ist eigentlich mit den Rechten der Aale? Die ideale Gesellschaft? Ich glaube, die einzige, die wirklich funktioniert, ist eine auf Stammesebene. Wir können nicht mehr zurück. Aber ich wünschte, wir könnten es. Für Esoteriker gab es in seiner spirituellen Lyrik immerhin ein paar kryptische Weisheiten. According to the cosmic code, contraction comes before expansion. So, to say expansion comes before contraction isn't being in the know. The overtones from 1 to 9 eke with the code that has a key. That key is diminution. 2 to 1, the ratio rises out of 3. Contraction and expansion in that order are the consequence of cause. Effect inversion, quite the most chaotic of the cosmic coded laws. Diminutions 1 to 3 begin on G, harmonic 3 and end on G, harmonic 7 of the row below. On that you can depend. Für den nüchterneren Musikfreund blieben seine kunstvollen Sidewalk-Kontrapunkte. Why spend a dark night with you? Why spend a dark night with you? Another night's good, but these lonely dark cages for me. Another night's good, but these lonely dark cages for me. Über alles liebte Moondog die geniale Einfachheit des Kanons. 1958 arrangierte und begleitete er amerikanische Kinderlieder für eine Plattenaufnahme mit Julie Andrews. Tell it again, tell it again, tell it just the same. The very same people, the very same story, and call it the very same name. Tell it again, tell it just the same. The very same people, the very same story, and call it the very same name. Mitte der 50er Jahre gewann Louis Thomas Hardin einen aufsehenerregenden Rechtsstreit, in welchem er es dem berühmten Rock'n'Roll-DJ Alan Freed untersagen ließ, den Namen Moondog im Titel seiner Radioshow zu verwenden. Er mochte Rock'n'Roll eben nicht. Immer wieder bezog er sich auf die klassisch-europäische Musiktradition. Eine Chaconne in G-Dur. ...1974 verließ er die USA, wo ihm verfrüht schon erste Nachrufe gewidmet wurden, und übersiedelte in die BRD. Ins Komponistenparadies. Lebte in Recklinghausen, Ohr-Erkenschwick und Münster, hing seine Kuhhörner schließlich an den Nagel, setzte stattdessen eine Wollmütze auf, spielte mit Musikern wie Peter Hemmel, Danny Thompson von Pentangle oder Götz Alsmann und schuf in deutschen Studios ein ambitioniertes Spätwerk. Aber das ist eine andere Geschichte. Den Namen Moondog gab er sich übrigens in Erinnerung an seinen verblichenen, mondsüchtigen ersten Blindenhund. Und was wurde aus David Peel? Am Beginn des dritten Jahrtausends geistert er immer noch durch sein Viertel. Doch Augenzeugen berichten übereinstimmend Erschreckendes. Oh, this guy is nuts. I saw him a few years ago. He was wandering around, being an idiot. He is seriously fried. Der Kerl ist völlig durchgeknallt und gehört unter ärztliche Aufsicht, und zwar dringend. Schräge Klänge auf dem Gehsteig, David Peel und Moondog. Ein Feature von Lutz Neizert. Mit Patrick Hebt, Marius Marx, Ronald Spieß und Barbara Behrendt. Realisation Christiane Köhler, Manfred Seiler und Tobias Krebs.